Vielen Dank für die Einladung an euch. Ich will im Folgenden darüber sprechen, wie die Debatten und Diskurse zu jugendlicher Delinquenz, für einen Einfluss auf die Konstitution der amerikanischen, US-amerikanischen Gesellschaftsordnung in den 50er Jahren hatten. Nachdem ich den Vortrag geschrieben hatte, hätte ich den Titel auch ändern können. Ich habe mir schon sagen lassen, der Titel sei sehr kompliziert gewesen. Das vergisst man natürlich dann irgendwann, wenn man so drin ist in seiner Forscherei. Denkt euch den Titel jetzt als Rebellion und rebellische Jugendliche und die Produktion normaler Familien in den USA der 50er Jahre. Ich möchte zunächst episodisch ins Thema einsteigen, schon mal ein bisschen zu den 50er Jahren und zu dieser Furcht vor der großen Schwemme jugendlicher Delinquenz erzählen. Dann sage ich ein paar Worte zu meiner theoretischen Perspektive von Subjektanalyse, wobei ich jetzt schon sagen will, das wird sehr knapp, das hätte ich auch 30 Minuten lang machen können. Ich hoffe aber, dass der Vortrag auch verständlich und ergiebig und toll ist für Leute, die da jetzt nicht theoretisch so super mit einsteigen. Dann widme ich mich ausführlicher der Erfindung von Adoleszenz rund um die Jahrhundertwende und untersuche anschließend nochmal genauer Diskurse zu jugendlicher Delinquenz rund um die Konstrukte von Elternschaft und Familie. Dann werfe ich nochmal einen genaueren Blick auf den Film Rebel Without a Cause, denn sie wissen nicht, was sie tun, und komme dann zur Zusammenfassung. Anfangen möchte ich mit einer Quelle. Schon mal erstmal gleich das erste lange englische Zitat. Das ist ein Brief, den Agnes Maxwell Peters, eine Mutter, an den berühmten Psychologen Frederick Wortham geschrieben hat, am 7. September 1948. Wortham galt in den 40ern und 50ern als einer der führenden Experten zu jugendlicher Delinquenz und vor allem also zu den Gründen jugendlicher Delinquenz und auch zu den Strategien im Kampf gegen jugendliche Delinquenz. Hat zahlreiche Bücher und Aufsätze verfasst, teilweise in wissenschaftlichen Fachzeitschriften natürlich, teilweise aber auch in so populären kulturellen Magazinen wie Ladies Home Journal. Agnes Maxwell Peters schreibt also: Dear Dr. Wortham, we have two boys, 7 and 13, with unusually high intelligence and excellent ability in school and in sports. They have a library of fine books of their own and read library books almost daily, yet in the presence of comic books, they behave as if drugged and will not lift their eyes or speak when spoken to. What we would like to know is what can be done about it before it's too late. My boys fight with each other in a manner that is unbelievable in a home where both parents are university graduates and perfectly mated. We attribute the so-called hatred that they profess for each other to the harmful influence of these books plus movies and radio. We consider the situation to be as serious as an invasion of the enemy in wartime, with as far-reaching consequences as the atom bomb. If we cannot stop the wicked men who are poisoning our children's minds, what chance is there for mankind to survive longer than one generation or half of one? Soweit der Brief, an dessen Rand Wortham die Bemerkung "Good letter" notierte. Dieser Brief ist geschrieben zu einer Zeit, in der eine breite gesellschaftliche Debatte über einen massiven Anstieg jugendlicher Delinquenz gerade in der Entstehung war. Unter Juvenile Delinquency wurde im Prinzip alles Abweichende verstanden, was Jugendliche taten. Das reichte von generell strafrechtlich verfolgbaren Delikten wie Autodiebstahl, über Handlungen, die nur für Jugendliche eben kriminell waren, Underage Drinking, also das Trinken von Alkohol von Minderjährigen, oder Underage Driving, bis hin zu einer breiten Range von ungebührlichem Benehmen, von Tragen lange Haare über Rock'n'Roll hören, Comichefte, anstößiges Tanzen und so weiter. Dabei wurden Mädchen und Jungen generell unterschiedliche Delikte zugeschrieben. Die Debatte wurde generell hauptsächlich in Bezug auf männliche Jugendliche geführt, die sich in Gangs organisieren würden, auf der Straße rumhängen würden, marodierend. Und wenn weibliche Delinquente überhaupt auftauchten, dann tauchten sie als sexuelle Delinquente auf. Das heißt, Mädchen, die Sex mit älteren Männern hatten, generell als promisk gesehen wurden und so weiter. Klasse spielte auch eine große Rolle. So wurde zum Beispiel, wenn Mittelschichtskids in ihren Vierteln Gangs bilden, dann wurde das als normales adoleszentes Aufbegehren gedeutet eher. Und wenn afroamerikanische Jungs in ihrem Ghetto irgendwie Gangs gebildet haben, dann war das schon an der Grenze zum Pathologischen im hegemonialen Diskurs. Die Verhandlungen von Juvenile Delinquency lassen sich als Moral Panic der Nachkriegszeit bezeichnen. Warum Moral Panic? Was machte das dazu? Zum einen gab es eine institutionelle Verdichtung. Vor allem zwischen Mitte der 40er Jahre und in den 50er Jahren haben sich mehrere zum Teil eigens dafür eingerichtete Kommissionen mit dem Thema befasst, auf nationaler, föderaler oder ganz lokaler Ebene, die auch teilweise zu ständigen Einrichtungen geworden sind. Die Anhörungen eines Unterkomitees des Senats wurden sogar im Radio übertragen. Kriminalstatistiken vom staatlichen Children's Bureau und vom FBI legten einen deutlichen Anstieg jugendlicher Delinquenz nahe. Es gab in verschiedenen Disziplinen Diskussionen darüber, Psychologie, Psychiatrie, Sozialarbeit, Erzieherinnen und Erzieher, Kriminalanthropologen haben sich mit dem Problem befasst, auch interdisziplinär ordentlich gefetzt. Und auf populärkultureller Ebene wurde Delinquenz inszeniert in Kinofilmen, also wie zum Beispiel in Rebel Without a Cause, in Newsreels, in Kolumnen, in der Ratgeberliteratur. Es gab zum Beispiel einen von Time Life produzierten Film, der 1943 in unzähligen Kinos gezeigt wurde mit dem Titel Youth in Crisis, der den Krieg für das dramatische Ansteigen jugendlicher Delinquenz verantwortlich gemacht hat. Es gab eine Unzahl von Pamphleten von Jugendgerichten und anderen Organisationen mit Titeln wie How to Prevent Delinquency oder hier These Are Our Children, ein Pamphlet eines Jugendgerichtes in Florida. Und in Wochen- und Monatszeitschriften wie Look, Life, Ebony und natürlich dem Parent Magazine erschienen reihenweise Artikel zu dem Thema. Hier unten rechts ein Artikel aus dem Parents Magazine vom März 1956 mit einem einsamen kleinen Jungen, der auf dem Trecker-Anhänger sitzt, so sieht es aus. What has JD to do with you? JD war so der allgemeine Slang für Juvenile Delinquency. Oder oben rechts das Magazin der Parent-Teacher Association, Danger Signs of Delinquency. Die hegemoniale Erzählung war, dass durch den Krieg der Einfluss der Eltern auf Jugendliche nachgelassen hatten. Der Vater sei im Krieg gewesen, die Mutter hat währenddessen verstärkt arbeiten müssen und auch in den 50ern waren mehr Frauen, mehr Ehefrauen und Mütter in Arbeit. Also so sei der Einfluss auf Jugendliche weniger geworden, die Familie sei geschwächt worden, Jugendliche seien zu wenig unter Aufsicht geworden und seien zu wenig unter Aufsicht gewesen und hätten sich den neuen Massenmedien wie Filmen und Comics hingeben müssen, sozusagen. Eltern wurden angerufen als diejenigen, die in erster Linie verantwortlich für das Problem seien und auch die wichtigste Rolle in der Lösung des Problems spielen sollten. Sie seien verantwortlich dafür, ihre Kinder wieder auf den rechten Weg zu führen, beziehungsweise dafür zu sorgen, präventiv, dass die gar nicht erst delinquent würden. Hier lassen sich Subjektivierungsprozesse analysieren, innerhalb der eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten verantwortlich gemacht wurde, als verantwortlich erschaffen wurde für ein bestimmtes Problem und für die Lösung dieses Problems. Und ich frage nun, auf welche Weise in staatlichen, sozialwissenschaftlichen, medizinischen, psychologischen und so weiter, auf welche Weise in diesen Diskursen das Problem jugendliche Delinquenz aufgerufen wurde und welche Subjektposition und welches diskursive Wissen in diesem Rahmen bereitgestellt worden ist. Dabei geht es mir nicht darum, ob die vielfältigen Strategien zur Bekämpfung von jugendlicher Delinquenz wirksam gewesen sind, sondern ich untersuche gerade diese Strategien auf ihre Effekte, auf ihre subjektivierenden Effekte auf Eltern. So, denke ich, wird es möglich, den Zusammenhang von Delinquenzdiskursen mit biopolitischen Entwürfen US-amerikanischer Familien zu untersuchen. Ich mache jetzt ein paar knappe Anmerkungen zur Subjektivierung. Wie ich vorhin schon sagte, das ist äußerst knapp. Und ich hoffe, auch sozusagen ohne einen tiefen theoretischen Einstieg wird das verständlich, was ich dann sagen will. Die Analyse von Subjektivierungsweisen ist eine theoretische Perspektive, die anschließt an Michel Foucaults Überlegungen zu den Effekten von Macht- und Wahrheitsregimen und die dann auch von Judith Butler noch entscheidend ergänzt wurden. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das finde ich super für die Operationalisierung von Subjektanalysen, für die Jetztzeit, das ist von Ulrich Bröckling, heißt Das unternehmerische Selbst, Soziologie einer Subjektivierungsform, das kennt ihr vielleicht. Der hat das ganz gut bearbeitet, fand ich. Die Perspektive der Subjektivierung geht davon aus, dass die Selbstbeschreibungen und Handlungen von Subjekten durch historisch, geografisch und kulturell spezifische Wissensbestände und Deutungsschemata ermöglicht und strukturiert werden. Also unterschiedliche Komplexe von Praktiken, von Wissensanordnung, von Institutionen produzieren und formen das Subjekt bis hinein in die körperliche Struktur, in die Gefühle und das Selbstverstehen. Mit Subjektivierung ist dann nicht nur gemeint, dass sich Menschen bestimmten Machtformen unterwerfen, sondern dass sie sich erst ausgehend von dieser Unterwerfung als Subjekte wahrnehmen und denken und verhalten. Subjekte sind dann nicht erstmal da und werden in einem zweiten Schritt unterdrückt, sondern Subjekte werden zuallererst in Machtverhältnissen, in Diskursen geschaffen und erschaffen sich davon ausgehend sozusagen selbst. Das heißt, indem sich Subjekte im Raum, im großen Raum, kleinen Raum des Denk- und Machbaren verorten, werden sie nicht nur unterworfen, sondern gleichzeitig mit einem gewissen Handlungsspielraum ausgestattet, weshalb Foucault Subjektivierungsweisen auch als Regieren über Freiheit bezeichnet hat. Subjektivierungsanalysen fragen auch danach, und jetzt zitiere ich Bröckling, wie ein Handlungstyp plausibel gemacht wird und gesellschaftlich diffundiert. Sie fragen nach den körperlichen Praktiken der Subjekte, nach ihren Wissensbeständen, nach ihrem Selbstverständnis, nach all dem, was das Subjekt ausbildet, um sozusagen ein anerkannter, ein erkennbarer Körper in der vorherrschenden kulturellen Ordnung zu werden. Bestimmte Subjektformen werden dabei als immer schon da gewesen, sozusagen suggeriert und präsentiert und biologisch, medizinisch, philosophisch, religiös, was halt gerade passt, begründet. Ein Individuum, das diesen Subjektformen dann nicht entspricht, ist im Extremfall nicht mehr kulturell erkennbar, erscheint aber mindestens pathologisch und abnormal. Das soll nicht heißen, dass Subjekte nicht widerständig handeln können. Subjektivierung bedeutet eben aufgrund dieses Regierens über Freiheit auch keine vollständige Determination. Und so fragt die Analyse nach Subjektivierungsweisen, je nach Forschungsinteresse, auch danach, wie Handlungen symbolische Ordnungen aufbrechen und verschieben können. Das heißt, die Frage nach Subjektivierungsprozessen ist eine Möglichkeit, die Rolle von Diskursen in der Konstitution von Gesellschaft zu untersuchen. Sie geht nicht von der Intention der Subjekte aus, sondern fragt, was für eine kulturelle Formation, was für ein Wissen, was für Deutungsschemata und was für gesellschaftliche Bedingungen somit ihnen ihr Handeln ermöglicht haben und wie sie sich selbst in diesen kulturellen Formationen einschreiben und positionieren. Das ist dabei kein einmaliges Ereignis, das sozusagen nach gelungener Subjektivierung dann zum Stillstand kommt, sondern es ist ein ständiger, immer währender performativer Prozess, in dem das Subjekt immer wieder gezwungen ist, sich den Anrufungen zu unterwerfen, um zu kulturell lesbaren Körpern zu werden. Soweit erstmal dazu. Ich denke, das wird auch nochmal deutlicher, wenn ich das dann in Bezug auf die Eltern von meinen delinquenten Kids veranschauliche. Ich hoffe. Zurück zu denen. Eltern oder Erwachsene generell wurden in den USA der 50er Jahre diskursiv für die Entstehung des Problems jugendliche Delinquenz verantwortlich gemacht. Sie hätten es durch Lieblosigkeit, mangelnde Erziehung, mangelnde Disziplin, mangelnde Verantwortung verursacht. Es finden sich zahlreiche Äußerungen, die besagen, dass die Jugendlichen an sich gar nicht schlecht wären, sondern nur durch Eltern dazu gemacht wurden. So zum Beispiel von Gertrude S. Carraway, das ist die damalige Präsidentin der Daughters of the American Revolution gewesen. Das war eine Frauenvereinigung, die so eine Art Erinnerungspolitik an die amerikanische Revolution von 1776 betrieben hat und darüber Patriotismus und Bildung und so weiter fördern wollte. Und die sagt, "Even juvenile delinquents, we believe, are not actually delinquent, nor should they be blamed too much. It is often their parents, teachers and citizens in general who are delinquent, literally failing in duty and not emphasizing sufficiently our rich heritage as Americans and the vital necessity of good citizenship in order to protect and preserve our great constitutional republic." Hier wird das Ganze inszeniert als ein Problem, das eine direkte Gefährdung der Great Constitutional Republic, der amerikanischen Nation, bedeutete. Eine Lesart, die in vielen Äußerungen aufgetaucht ist. Und diese Verknüpfung vom Komplex Juvenile Delinquency mit der Gefährdung der Nation ist, so meine These, möglich geworden durch eine diskursive Bestimmung von Adoleszenz, deren Entstehungsort zur Jahrhundertwende auszumachen ist. Und um zu verdeutlichen, wie politisch die Figur der Adoleszenz entstanden ist, wie stark gegendert und regierungstechnologisch Adoleszenz sozusagen at its very beginning war, gehe ich jetzt mal ans Ende des 19. Jahrhunderts bzw. an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Ich fange mit was an, was damit augenscheinlich erstmal gar nichts zu tun hatte, es aber dann doch hatte, wie ich gleich zeigen will. Ende des 19. Jahrhunderts haben sich in den USA diejenigen Stimmen verdichtet, die eine existenzielle Krise der Männlichkeit ausriefen. Als existenziell erschien die Krise, weil eine spezifische, die hegemoniale Form von Männlichkeit, das heißt eine weiße Mittelklasse-Männlichkeit, weil diese hegemoniale Männlichkeit eng an Vorstellungen von zivilisatorischem Fortschritt gekoppelt war. Also die hegemoniale weiße Mittelklasse-Männlichkeit galt als Trägersubjekt, als Verkörperung von zivilisatorischem Fortschritt. Ein Satz zu dieser Verknüpfung von Männlichkeit und Zivilisation. Das funktionierte über die sogenannte Great Chain of Being, eine in anthropologischen Diskursen entwickelte hierarchische Anordnung von verschiedenen Stadien tierischer und menschlicher Entwicklung, unverkennbar mit dem weißen Mittelklasse-Mann an der Spitze. Wichtig für die zeitgenössische Konzeption von Männlichkeit war die geistig-moralische Dimension dieser Great Chain of Being. Zivilisatorischer Fortschritt war untrennbar mit Vernunft und Komplexität verbunden. Und so war der hegemoniale Männlichkeitsentwurf auch in krasser Abgrenzung zu Konstruktionen anderer Männlichkeit, wie zum Beispiel die der Exklaven. Der hegemoniale Männlichkeitsentwurf war bis zum späten 19. Jahrhundert vor allem durch das Streben nach Vernunft, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle und konsequenter Pflichtbewältigung gekennzeichnet. Zurück nun zur Krise, denn diese hegemoniale Männlichkeit sei nun von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stark bedroht, also von demografischem Wandel, von industriellem Fortschritt, einer sich ausdifferenzierenden modernen Gesellschaft. Die Männlichkeit sei bedroht, es gäbe eine Krise der Männlichkeit, und zwar bedroht in der exklusiv ihm zugeschriebenen Fähigkeit, diesen zivilisatorischen Fortschritt weiter voranzutreiben, zu verkörpern. Als ein prominentes Symptom dieser existenziellen Krise galt Neurasthenie. Neurasthenie war eine in den 1880ern entdeckte Krankheit, die diagnostiziert wurde, wenn der Nervenhaushalt einer Person dauerhaft überstrapaziert wurde. Zu den Symptomen von Neurasthenie, die hauptsächlich Männer befallen hat und dann sozusagen auch noch die fortentwickelndsten Männer, zu den Symptomen von Neurasthenie zählten neben Kopfschmerzen, Müdigkeit, und so, wie man hier sieht, allgemeiner Aufnis, keine Ahnung, Lethargie, genau, Apathie, zählten auch eine Reihe von sexuellen Problemen und es war insgesamt relativ viele, recht nebulöse, aber doch entscheidende Krankheitssymptome. Das Explosive an dieser Neurasthenie-Debatte war, dass als Auslöser von Neurasthenie gerade die expliziten Anforderungen an zivilisierte Männlichkeit galten, also die Unterdrückung von Emotionen und Trieben. George M. Burt, das war sozusagen der Vater von Neurasthenie, der das Standardwerk dazu geschrieben hat, der hat formuliert, constant inhibition, restrained normal feelings, keeping back, covering, holding in, check atomic forces of the mind and body, and is an exhausting process, and to this process all civilization is constantly subjected. Zu den Gründen, schreibt er, the chief and primary cause of this development and very rapid increase of nervousness, also Neurasthenie, is modern civilization. Die Diagnose Neurasthenie bedeutete also einen Paradox. Sie bedeutete einen deutlichen Angriff auf das, was bis dato eigentlich als Quelle menschlicher Zivilisation ausgemacht worden war. Gail Biederman schreibt in einer sehr, sehr coolen historischen Untersuchung von Neurasthenie, if manly self-mastery was not the essence of white man's manly superiority to savages, what was? If manly strength and authority were not gained through manly self-restraint and a powerful will, where did they come from? Die Diagnose profunder kultureller Schwächen der weißen Mittelklasse-Männlichkeit verlangte also nach neuen Konzepten und Genesen moderner Männlichkeit, weil sonst, so die Erzählung, der zivilisatorische Fortschritt ganz entscheidend bedroht war. Und hier kommt die Adoleszenz ins Spiel, nämlich in der Frage der Prävention von Neurasthenie. Expertendiskurse und Interpretationen von soziokulturellen Veränderungen hatten um die Jahrhundertwende eine Figur entstehen lassen, die versprach, einen Schlüssel für das neurasthenische Paradox zu liefern und damit auch den Zivilisationsängsten hegemonialer Männlichkeit sozusagen die Schärfe zu nehmen. Das war die Adoleszenz. Zwar waren Ideen von Jugend keinesfalls neu, aber die neue Qualität, die zur Jahrhundertwende eingeführt wurde, war, dass Adoleszenz ganz spezifisch konzipiert wurde und auch in einer Reihe von Expertinnen-Diskursen sozusagen festgezurrt wurde. Der berühmteste und einflussreichste Adoleszenztheoretiker war G. Stanley Hall. Der hat 1904 sein Mammutwerk, sein zweibändiges Mammutwerk, ich glaube 2x1000 Seiten oder so, veröffentlicht mit dem Titel Adolescence, Its Psychology and Its Relation to Physiology, Anthropology, Society, Sex, Crime, Religion and Education. Hier in diesem Mammutwerk wurde Adoleszenz erschaffen als turbulente Lebensphase, die sich zwischen Kindheit und Erwachsenheit geschoben hatte. Und dieser neue Entwicklungsraum, dieser neu entdeckte Entwicklungsraum, der müsse laut Hall auf ganz spezifische Weise regiert werden, um zur Keimzelle gesellschaftlichen Fortschritts zu werden. Eine angemessene, richtig gelebte Jugend wurde zum zivilisatorischen Bollwerk und zur Rettung der kriselnden Männlichkeit propagiert. Und das war möglich durch die Ausrichtung von Jugend an dieser Great Chain of Being. Und das passierte über die Rekapitulationstheorie. Die Rekapitulationstheorie war die auf den deutschen Zoologen Ernst Haeckel zurückgehende Vorstellung, dass jedes Individuum sämtliche Stadien der menschlichen Evolution in seinem Individualkörper sozusagen noch einmal durchlaufe. Kinder und Jugendliche würden sich demnach so im Stadium der primitiven Lebensformen befinden. Und diese Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche gerade die primitive Menschheitsentwicklung durchmachten, hatte mehrere unmittelbare Konsequenzen. Zum einen rückten sie in den Fokus von Forscherinnen, da man sich von ihrer Untersuchung Aufschluss über die Vergangenheit und Zukunft der Zivilisation versprach. Zum zweiten konnte kindliches und jugendliches Verhalten dann eben in direktem Rückgriff auf die menschliche Evolution erklärt werden. Und drittens konnten auch imperialistische Politiken damit legitimiert werden, weil man nun eine weitere, neue, andere anthropologische Bestätigung dafür hatte, primitivere Menschen zu regieren. Und als solche wurden die Menschen in den Kolonien ja hegemonial konstruiert und People of Color ja bis heute auch noch vielfach. Eine ganz bedeutsame vierte Konsequenz hatte die Konstruktion von Adoleszenz für die Prävention von Neurasthenie. Halls Konzept hat nämlich das hervorgebracht, was laut dem Historiker Thomas Hine als Holden Caulfield Excuse bezeichnet werden kann. Nämlich die Ausrede, I'm only an adolescent, I'm not responsible for what I do. Also ich bin nur ein Adoleszenter, ich kann für nichts haftbar gemacht werden, ich bin nicht verantwortlich für das, was ich tue. Laut Hall zeichnete sich nämlich Adoleszenz durch eine ganze Reihe von rebellisch-rationalen Verhaltensweisen aus, die sich eben genau durch ihre Verortung in der im primitiven Stadium der menschlichen Entwicklung erklären ließen. Und eben dies sei laut Hall auch die perfekte Prävention von Neurasthenie. Die beste Medizin sei es, Jungs zu ermutigen, ihre primitiven Triebe ordentlich auszuleben, anstatt sie zu unterdrücken. Und so würden sie dann die Stärke gewinnen, die sie dann später brauchen würden, ohne neurasthenisch nervlich zerrüttet zu werden. Dazu wieder Gail Biederman. As adults, they could be safely civilized, refined and cultured, but only if they had fully lived and outgrown a temporary case of savagery as small boys. Diese Konzeption von Adoleszenz konnte nicht nur dem Problem der Neurasthenie begegnen, sondern darüber hinaus mithelfen, weiße Mittelklasse-Männlichkeit als hegemoniale Männlichkeit neu einzuschreiben. Gleichzeitig war das Ganze so einfach nur auch nicht. Es lauerten weitere Gefahren auf dem Weg. In diesem Fall wurde der direkte Weg ins zivilisierte Erwachsenensein nämlich vom Schreckgespenst des Arrested Development bedroht. Sollte es nicht gelingen, das produktive Potenzial dieser wilden, rebellischen Phase auszuleben, würden junge Männer nämlich eben in diesem primitiven Entwicklungsstand stehen bleiben. Dazu Nancy Lesko. The composite portrait of urban laggards, sullen, non-virile youth who smoked cigarettes, masturbated and lived in unhealthy conditions, threatened the further evolution of the race and the material growth of the nation. Um dies also zu vermeiden, also um ein Erwachsenendasein zu ermöglichen, in dem keine neurasthenische Gefahr lauerte, mussten Adoleszente entsprechend geführt werden, jenseits von laissez-faire und strikter Repression. Wichtig hier, das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, einmal, dass sich dieses Setting, dieses diskursive Setting um die Jahrhundertwende dadurch charakterisieren lässt, dass Zivilisation an ein Progressdenken gekoppelt wurde oder diese Kopplung von Zivilisation und Progressdenken nochmal manifestiert wurde und männliche Adoleszenz in dessen Mitte gerückt wurde. Vor dem Hintergrund dieser untrennbar gewordenen Verbindung wurde männliche Adoleszenz zu einer mit ganz spezifischen Eigenarten ausgestatteten Periode, die auf ganz besondere Art und Weise regiert werden musste, um zu verhindern, dass die in dieser per Definition im unzivilisierten Übergangsperiode verhaftet blieben. Adoleszenz wurde zu einer politischen Figur, über die auf vielerlei Arten regiert werden konnte. Wieder Nancy Lesko. Adolescence became a social space in which to talk about the characteristics of people in modernity, to worry about the possibilities of social changes and to establish policies and programs that would help create the modern social order and citizenry. Im Vordergrund stand nun die Frage, wie mit Jugendlichen am besten umzugehen sei. Und hiermit landeten Jugendliche zielsicher in der Mitte der Familien, wo sie platziert wurden. Und die weiße, heterosexuell reproduktive Mittelklassefamilie wurde als normaler Ort konzipiert, an dem das Erwachsenwerden vorsichtig von den Eltern begleitet vonstatten gehen sollte. Eine Anmerkung zum Begriff der Normalität. Es gibt ein Buch von Julian B. Carter, das heißt The Heart of Whiteness, wo sie für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts super rausarbeitet, wie der Begriff der Normalität den Begriff der Zivilisation in seiner diskursiven Funktion sozusagen ersetzt hat. Also an dem oben geschilderten zeigt sich ja, wie schon der Begriff der Zivilisation hochgegendert war, geraced war, geclassed war. Um die Jahrhundertwende kam dann nochmal die Kategorie der Heterosexualität dazu. Und Carter analysiert, wie eben Normalität als eine Art Container fungierte und entstanden ist, für die eine ganz hochspezifische Verkettung von Subjektpositionen, also weiß, männlich, heterosexuell und Mittelklasse, in diesem Container sozusagen verknüpft wurde. Und das politisch Wichtige daran, was sie auch beschreibt in dem Buch, ist, wie der Begriff der Normalität eben ähnlich wie der der Zivilisation gesellschaftliche Hierarchien verschleiert hat, indem er Allgemeingültigkeit suggeriert hat, eben Normalität, und den spezifischen machtvollen Charakter dieser Konstruktion darüber eben verschleiert hat. Gut, hier lässt sich also ein Wissen über Erziehung und Jugend historisieren als eine kulturelle Praktik, die spezifische Handlungsmöglichkeiten erschafft und andere aber komplett negiert. Das heißt, hier lässt sich zeigen, wie über die Figur der Jugend regiert und subjektiviert wurde und wird. Aber erstmal zurück in die 50er. Die hegemoniale Erklärung war, wie ich ja schon gesagt habe, dass die Kontrolle der Familie zurückgegangen sei und eine nunmehr führungslose Jugend hinterlassen hatte. Eine der einflussreichsten Studien zu den auslösenden Faktoren von jugendlicher Delinquenz war die Langzeitstudie von Eleanor und Sheldon Glück. Das pfeift immer noch, ne? Von Eleanor und Sheldon Glück, Psychologin an der Harvard University, die zwischen 1940 und 1950 ausführlichste Studien gemacht haben mit männlichen Delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen und dazu gekommen sind, dass die entscheidenden Faktoren nämlich Disziplin und familiäre Stabilität seien. Und Family Stability wurde dann zum Imperativ, für den Eltern zu sorgen hatten, und zwar mit Hilfe von verschiedensten Mittelchen, ich sage Regierungstechnologien, wie zum Beispiel, dass Eltern delinquenter Kids in Elternschulen geschickt wurden, in sogenannte Delinquency Classes, und sich darüber hinaus massiv angerufen wurden, sich überall, wo es ging, Expertinnenrat zu holen. Über das Wissen und den Rat von Expertinnen konnten sie sich eben informieren in Zeitschriften wie Ladies Home Journal, wie Parents, in allen möglichen Ratgebern, die erschienen sind. So erschien zum Beispiel 1953 der Ratgeber How to Live with Your Teenager. 1962 waren wir dann schon ein bisschen optimistischer, da hieß es Enjoy Your Teenager. Und das berühmteste Buch dieser Ratgeberschwemme, das auch nicht nur mit Jugend zu tun hatte, sondern auch mit Kindheit, war von Dr. Benjamin Spock. The Other Spock heißt es dann heute in der Forschung öfter. Und das hieß The Common Sense Book of Baby and Child Care, wurde von den Eltern nur The Manual genannt. Und in super viel popkulturell und medial wurde auf dieses Buch verwiesen. Zum Beispiel gab es in der I Love Lucy Show, das war eine der frühen Sitcoms, immer wenn irgendwie ein Problem mit einem Kind war, wurde dann gesagt, well, let's see what Spock says. Und ein anderes Beispiel ist in der Zeitschrift der Parent-Teacher Association, wurde ein Buch abgedruckt, ein Ausschnitt aus einem Buch von John McNulty mit dem Titel My Son Johnny. Und es fängt an mit den Worten, we have a new baby, my wife and I. The cellophane is hardly often yet. And like most people in our fix, we have to have Dr. Spock's book around the house. When anything happens in Johnny's room, noises that is, we both start running. My wife runs for Johnny and I run for the book. Eltern wurden als Scharnier aufgebaut zwischen Staat, zwischen der Nation und zwischen den Jugendlichen und massiv unter Druck gesetzt. So sagte zum Beispiel Senator Robert Hendrickson 1955, not even the communist conspiracy. Yeah. Ja, das ist auch ein Pamphlet, das ist 10 Jahre später. Communism, Hypnotism and the Beatles. Hat alles miteinander zu tun. Und Hendrickson sagte halt, not even the communist conspiracy could devise a more effective way to demoralize, disrupt, confuse and destroy our future citizens than apathy on the part of adult Americans to the scourge known as juvenile delinquency. Diese ganz massive Anrufung an Eltern, nicht nur von delinquenten Kids, sondern auch von sozusagen Gefährdeten und eigentlich allen, diese massive Anrufung, sich Expertenrat, Erziehungshilfe zu holen, wird auch in dem eingangs zitierten Brief von Agnes Maxwell-Peters deutlich. Und hier lässt sich, wie ich finde, die Funktionsweise des Modus der Subjektivierung veranschaulichen, wird deutlich, wie eine gültige Definition von Wirklichkeit oder verschiedene gültige Definitionen von Wirklichkeit durchgesetzt werden, die sich den Einzelnen als real und als authentisch präsentieren. Also wenn sie fragt zum Beispiel, what can be done about it before it's too late? Hier wird deutlich, wie sich Menschen in Bezug setzen zu Normen, wie sie sich als verpflichtet begreifen, diese Anrufungen sozusagen umzusetzen. Weil ansonsten die Zivilisation den Bach runtergehen würde. Gut, ich könnte jetzt noch länger über die spezifische Konzeption dieser Figur jugendlicher Delinquenz reden, auch wie die von Kategorien wie Race, Class, Sexuality und so weiter durchzogen ist. Ich habe einen Riesenteil rausgeschmissen, weil ich sonst viel zu lang geworden wäre, der ganze Vortrag. Ich möchte mich jetzt noch auf einen Aspekt konzentrieren, auf einen scheinbaren Widerspruch in der Beurteilung von jugendlicher Delinquenz, weil das nochmal zeigt, wie komplex dieses Regieren über jugendliche Delinquenz gewesen ist. Und wenn ich Regieren sage, dann meine ich halt nicht Regierungsregieren, sondern eben über diskursive Regime wie Subjektivierungsprozesse. Diese negative Bestimmung von jugendlicher Delinquenz, von der ich jetzt eben gesprochen habe, war nämlich nicht die einzige Lesart. Gleichzeitig wurden bestimmte als delinquent gekennzeichnete Verhaltensformen wie der Rebell, der Bad Boy, nicht nur begrüßt von Gesellschaftskritikerinnen, sondern waren gerade Teil einer Inszenierung der USA im Kalten Krieg als demokratisch und fortschrittlich. Unter ganz bestimmten Bedingungen allerdings nur. Das kam so, dass eine der größten kulturellen Ängste der Ära war, die Sorge, dass die fordistische Konsumkultur sich nicht mit dem Kalten Krieg vertrug, sozusagen. Also dass die neuen Suburbs, die in den 50ern in den USA überall entstanden sind, dass die überhaupt nicht die freie Welt konstituierten, die das Bild der USA im Kalten Krieg verlangte. Angesichts der Entwicklung hin zum Konsumparadies Suburbia mit seinen standardisierten Häusern, Häusereinrichtungen und so weiter, wurde die angenommene schwindende Individualität und Autonomie des männlichen Amerikaners zu einem erneut als Krise empfundenes Problem. Die Krise der Männlichkeit ist überhaupt ein in der Geschichte permanent auftauchendes Motiv. Das neue System des Massenkonsums, so hieß es, beraube den Amerikaner seiner Autonomie und gefährde, zerstöre jene Freiheit, die die erste Welt ja eigentlich von der zweiten unterscheiden sollte. Suburbia, so sagt ein weit verbreiteter Witz, sei wie Russia only with money. Auch im Parents Magazine wieder ein erschrockener Artikel vom Juli 1958, Is it true what they say about the suburbs? Diskursiv wurden zwei gleichermaßen schreckliche Handlungsoptionen für Amerikaner formuliert. Zum einen die konformistische Anpassung und zum anderen ein totaler Nonkonformismus, eine quasi abnorme Ablehnung von allem. Ein Prinzip sinnloses, sich außerhalb der Gesellschaft stellen. Und sozusagen als Mittelweg zwischen diesen beiden schrecklichen, nicht akzeptablen Alternativen wurde eine kulturelle Hoffnung entworfen, nämlich eine Persönlichkeit, die zwar zur Zustimmung zu den gesellschaftlichen Verhaltensnormen fähig sei, sich aber zu dieser Zustimmung ganz frei entscheiden würde. Hier kommen rebellische weiße Mittelklasse-Jugendliche ins Spiel, die als Lösung für dieses Paradox aufgebaut wurden, wie zum Beispiel auch in Rebel Without a Cause. Sie figurierten als autonome, aber immer noch fordistische Charaktere, fähig, sich frei zu entscheiden und dies dann schlussendlich bitte auch zugunsten der konsumistischen Suburbs und vielversprechenden angestellten Jobs zu tun. So sagt zum Beispiel Leroy Medawoy in seinem Buch Rebels, Youth and the Cold War Origins of Identity: "The figure of the young rebel emerged at the dawn of the Cold War, because the ideological production of the United States as leader of the free world required figures who could represent America's emancipatory character." So wurden der Bad Boy, der Rebell, diese Jugenddelinquenzfiguren vor dem Hintergrund des Kalten Krieges als wahrer Ausdruck von rebellierender Individualität angesichts der Massengesellschaft zelebriert. Leroy Medawoy unterscheidet sozusagen da auch sogar nochmal zwischen dem Good Bad Boy und dem Bad Bad Boy. Wenn nun ein Adoleszenter einen ordentlich rebellischen Geist zur Schau stellen würde, bevor er dann zu einem konformistischen Suburbien heranwüchse, prinzipiell, wenn ein Adoleszenter das tat, was ihn ja eigentlich auszeichnete, nämlich ordentlich mal rauslassen und Rebellion, dann habe er die Souveränität und die Autonomie der Amerikaner wirksam demonstriert, ohne eben auf die gesellschaftlich notwendige erwachsene Konformität verzichten zu müssen. Und das ist wichtig, ohne sozusagen Zeichen der gesellschaftssprengenden Rebellion zu zeigen. Da waren natürlich die Rollen klar verteilt. Zum Beispiel für weiße, für African-American Ghetto-Kids war es dann relativ schwierig, die Rolle des Good Bad Boys irgendwie zugeschrieben zu kriegen. Ein Artikel aus dem Parent-Teacher-Magazine vom Dezember 1947. "Every normal youngster is at some time or another a belligerent Johnny Reb. He may rebel against his parents, his teachers, or anything else that restrains his expanding personality. No one denies that all this may be a bit hard on his elders, yet such freely proclaimed defiance can bring promise of sturdy independence and stability." Rebellion erscheint hier als Stabilitätsgarant und die Vorstellung des Rekapitulationstheoretischen, sich mal ordentlich austoben, lebt hier ja fort. Weiter geht noch, und da haben wir wieder die Verknüpfung von Jugend und Nation. "Our country was founded on an act of disobedience. Yet for a full century afterward we continued to think that obedience was a good thing, especially for children. Although this is a paradox, it's not in reality a contradiction." Das wird dann weiter ausgeführt und es werden wieder die Eltern verantwortlich gemacht für die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Rebellion. "If we are clear-headed about these distinctions, we shall find plenty of points in which we can accept rebellion as healthy, even quietly encourage it in some children. For if obedience in general is a useful and healthy attitude to be adopted when appropriate, then rebellion is also a useful and healthy attitude to be adopted when appropriate. The wise parent must try to discern where each is appropriate, that is, constructive to the family and the youthful personality it nurtures. To recognize when the rebellion is promising and when it becomes destructive is essential if we are to help him toward his goal of independence." Konformismus und Individualismus werden als sich eigentlich nicht widersprechende, sondern eher ergänzende Charaktereigenschaften aufgebaut und in ein ähnliches Development-in-Time-Schema angeordnet, wie es im Rahmen der Rekapitulationstheorie geschehen war. Als kleines Kind konformistisch, da wurde dann immer gesagt, das ist ganz normal, wenn sich euer Youngster in der Gang zusammenschließt und er braucht dann auch sozusagen die Anerkennung von den anderen und will das alles so machen, wie die das machen, das ist ganz normal. Also als kleines Kind konformistisch, als Jugendlicher rebellisch, und die eigene Identität findend und als Erwachsener dann auf dieser Suche aufbauend wieder sich einordnend. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt über den Film Rebel Without a Cause kurz sprechen, beziehungsweise hauptsächlich über den Protagonisten Jim Stark, der von James Dean gespielt wird, als ein Beispiel dafür, für dieses jugendliche Suchen, und es wird dann gleich noch deutlicher. In Rebel Without a Cause geht es um Jugendliche, die irgendwie alle Family Issues haben. Das heißt, alle haben irgendwie Eltern, die versagen in der Narration des Filmes. Das wird den Zuschauern bereits in der Eingangsszene deutlich gemacht. Im Fall von Jim Stark wird eine enge Verbindung gezogen von seiner Rebellion zur Domestizierung seines Vaters. Hintergrund erstmal noch zu der Figur der Domesticated Males, auch im Zusammenhang mit den Debatten über die Suburbs. Ein diskursiver Strang in dieser Diskussion, Konformismus versus Individualismus, war die Erzählung von den in den Suburbs domestizierten Eltern, Ehemännern und Familienvätern. Dabei wurde das auch unterschiedlich bewertet. Es gab sowohl Beschreibungen, die das Einkehren von Ehemann und Vater in die häusliche Sphäre begrüßt haben, eindeutig. Also eine egalitäre und konsensuale Familienstruktur wurde propagiert, in der auch der Mann gewisse Pflichten übernahm. Das hat sich erstmal ausgezeichnet mit den immer auch anti-sowjetisch aufgebauten American Values vertragen. Wieder das Parents Magazine von September 52. How good a family man is your husband? Gleichzeitig war diese Narration aber auch unter Beschuss. Das prominenteste Beispiel vielleicht Philip Wileys Narration vom Momism, also von, wo er Vorstellungen von kastrierenden Ehefrauen aufruft, und damit auch das Bild, was im Zusammenhang mit dieser Domestication häufig auftauchte, von dominierten, unterdrückten Ehemännern reproduzierte. Ein Artikel im Parents Magazine 2 Jahre nach diesem Artikel rief alle Väter auf, not to try to be mothers. Während Mutterschaft sozusagen die Komplettierung von Womanhood sei, gelte das nicht für Fatherhood und Manhood. Für die Komplettierung von Fatherhood sei doch eher die Contribution to Society. Und auch diese Ablehnung von väterlicher Domestication stand nicht unbedingt im Widerspruch mit den Diskursen des Kalten Krieges. Konservative argumentierten, dass die liberale Demokratisierung der Familie wieder einmal Amerika in Gefahr bringen würde, da sie moralischen Niedergang bedeute, da sie Softness bedeute und sozusagen eine Verweichlichung männlicher Werte mit sich bringe und damit den entschlossenen Kampf gegen den Kommunismus gefährde. Das alles zeigt auch, dass die Domesticity, mit der die 50er gemeinhin assoziiert werden, ein zutiefst umkämpftes Terrain war. Aber jetzt erstmal zurück zum Film. Die Narration des Filmes ist, dass Jim delinquent wird, weil er die Schwäche und Effeminisierung seines Vaters ablehnt und sich sozusagen von ihm, er findet in ihm kein gutes Role Model für seine männliche Entwicklung. Jim ist gerade mit seiner Familie einmal wieder umgezogen und der Film beginnt damit, dass er vollkommen stramm von der Polizei aufgegriffen wird. Und in der Eingangsszene in der Polizeistation trifft er dann einen ganz verständlichen Kopf, der ihm dann, dem er dann sozusagen sein Problem, die ganze Malaise schildern kann. Es war so, dass er einen Jungen verhauen hat, weil dieser ihn Feigling genannt hat. Und das war so Jim gleich sozusagen too much, eingedenk der schwierigen Familiensituation, in der er sich befindet. Oh, they think they can protect me by moving around all the time. You had a good start in the wrong direction back there. Why'd you do it? What do you mean? Mess a kid up? Yeah. Call me chicken. And your ghost didn't understand. I never do. They think that I can make friends. If we move, see? Just move. Everything will be roses and sunshine. But you don't think that's the right solution? Oh, she eats him alive and he takes it. Things pretty rough for you at home? That's a zoo. What? That's a zoo. He always wants to be my pal, you know? And how can I give him anything if he's... Well, I mean, I love him. And all that type of stuff, and I... I mean, I don't want to hurt him. But then I don't... I don't know what to do anymore, except maybe die. I mean, if he had guts to knock Mom cold once, then maybe she'd be happy and then she'd stop picking on him. Because they make mush out of him. You know? Just mush. No. I'll tell you one thing. I don't ever want to be like him. Chicken? I bet you see right through me, don't you? How can a guy grow up in a circus like that? Beats me, Jim. How can a guy grow up in a circus like that? Der weitere Verlauf der Story ist, dass Jim Judy kennenlernt, ebenfalls sozusagen Tochter aus einer Mittelklassefamilie, ebenfalls frustriert von ihren Eltern. Dann lernt er Plato kennen, einen etwas verstörten Sohn recht wohlhabender Eltern, die aber nie da sind und ihn sozusagen allein lassen. Und Jim gerät sofort in Streit mit Buzz, dem Freund von Judy, dem Boyfriend von Judy, und schließt mit Buzz einen Pakt, dass sie sich beim Chickie Run beweisen wollen. Also, wo beide im Auto auf einen Hang zu fahren und wer als Erster aus dem Auto springt, der ist halt ein Chicken. Buzz verhakt sich mit seiner Lederjacke im Auto und kommt nicht raus und stirbt im Abgrund. Und aufgrund dessen möchte Jim von seinem schlechten Gewissen geplagt zur Polizei gehen, wo seine Eltern aber dagegen sind. Yes, sir. You don't want me to go? No. No, I don't want you to go to the police. There are other people. Why should you be the only one involved? But I am involved. We are all involved. Mom, a boy, a kid was killed tonight. I don't see how I can get out of that by pretending that it didn't happen. Well, you know that you did the wrong thing. That's the main thing, isn't it? That's nothing. That is absolutely nothing. Dad, you told me. You said you want me to tell the truth. Now, didn't you say that? You can't turn it off. Well, he's not saying that. He's saying just don't volunteer. Just tell a little white lie. You'll learn when you're older, Jim. Well, I don't think that I want to learn that way. Well, it doesn't matter anyway, because we're moving. Tearing me loose again. Well, this is news. We just fire we move. Oh, do I have to spell it? Well, I'm not going to use me as an excuse again. I don't. Every time you can't face yourself, you blame it on me. That is not true. You say it's because of me. You say it's because of the neighborhood. No. You use every other phony excuse. Mom, I just once I want to do something right. And I don't want you to run away from me again. Dad? This is all going too fast. You better give me something. You better give me something fast. Jimmy, you're very young. A foolish decision not to wreck your whole life. In 10 years, you'll never know this even happened. Dad, answer her. Tell her. 10 years. Dad, let me hear you answer her. Okay. Dad, stand up for me. Stand up! Sondern verschanzt sich stattdessen mit Judy in einer alten Villa, wo auch Plato dazukommt. Die Villa wird dann irgendwann umstellt von den anderen Bandenmitgliedern von Buzz Band Gang, weil sie denken, Jim hat sie bei der Polizei verpfiffen. Und Plato hat dann auf einmal eine Pistole und schießt einen von der Gang an. Die Gang findet sie sozusagen und dann fliehen sie daher, fliehen sie und verschanzen sich in einem alten Planetarium. Und als Plato dann überredet von Jim, schließlich sich der Polizei ergibt, sehen die nur die Pistole in seiner Hand, aus der Jim vorher die Kugeln entfernt hat, aber das wissen sie ja nicht, und erschießen halt Plato. Und jetzt die dritte und letzte Szene, wo alles kulminiert. Chick-fil-A. Can't help it, son. You did everything a man could. Moment, in dem der Vater sozusagen seinen Mann steht, kann Jim auch als funktionierendes Mitglied in seine Familie zurückkehren, beziehungsweise kann ihn dann halt als sein, die Identitätsfindung unterstützendes Role Model sozusagen anerkennen. Hier wird wieder eine enge Verbindung aufgebaut zwischen jugendlicher Delinquenz und dem Struggle for Identity. Die Delinquenz, hier erzählt als Rebellion, wird legitimisiert in der Wiederherstellung männlicher Dominanz in einem weißen Mittelklasse-Familienrahmen. Es gibt allerdings auch andere Lesarten von dem Film, also Lyra Medavoy, für die dies interessiert, hat in seinem Buch noch so ein paar andere Stränge untersucht, wie zum Beispiel auch in dem Film heterosexuelle Geschlechterstereotypen rausgefordert werden. Das ist ein ganz cooles, spannendes Kapitel in seinem Buch. Ich habe mich jetzt aus Zeitgründen auf diese konzentriert. Okay, zum Fazit. In dem sehr komplexen Diskurs um jugendliche Delinquenz wurde Adoleszenz, also in den 50er Jahren in den USA, wurde Adoleszenz erneut zur Einschreibefläche von Nation, von naturalisierter Rebellion und normalem oder anormalem Aufbegehren. Verschiedene Erzählungen von Delinquent erscheinen gesellschaftsgefährdend oder aber sogar als notwendig, um Vorstellungen von Freiheit, Demokratie und Autonomie auch im Suburbia des Kalten Krieges zu transportieren. Wie ich gezeigt habe, wurden dabei vor allem Eltern angerufen, für eine adäquate Entwicklung ihrer Kinder zu sorgen, was ich als Subjektivierungsprozess analysiert habe. In den USA des Kalten Krieges machte die ganz spezifische Verknüpfung von Familien mit der Zukunft der Nation auch die Regierung von Familien äußerst dringlich und regulierte auch die Frage, welche Eltern in besonderem Maße angerufen wurden, die adäquate Entwicklung ihrer Kinder zu fördern und welche als gänzlich ungeeignet dafür betrachtet wurden. Wie das zum Beispiel bei afroamerikanischen Familien der Fall war. Es gab 1965 eine vom Sozialministerium in Auftrag gegebene Studie, den sogenannten Moynihan Report. Der sollte danach forschen, warum es den afroamerikanischen Communities in den USA so schlecht ging, anstatt dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass Rassismus da einen ganz entscheidenden Anteil dran hatte, sind sie auf die Idee gekommen, dass die Familienstruktur in der African American Community so defizitär, matriarchalisch und schlecht organisiert sind, dass das sozusagen als Hauptgrund für die desolate Lage und desolate Situation von zum Beispiel afroamerikanischen Kids der Fall war. Also da sieht man, was sozusagen das Pendant für Wissensproduktion hervorgebracht hat. Wie wir gesehen haben, schafft die Figur Jugenddelinquenz die Bedingungen für die Akzeptanz von Aussagen als wahr bzw. als falsch und ermöglicht den Individuen ein Wissen, das sie dazu bringen kann, sich sozusagen auf nützliche Weise, der Notlage entsprechenden Weise, zu sich selbst und der Welt zu verhalten. Wobei das nicht gänzlich determiniert ist, sondern eben Handlungshorizonte setzt, die einen ganz bestimmten Gebrauch von Freiheit, eine ganz bestimmte Ausnutzung und Richtung von Freiheit sinnvoll oder gar zulässig werden lässt. Am deutlichsten und naturalisiertesten sind subjektivierende Effekte, finde ich, in den 50ern bei den Eltern zu analysieren, aber es wäre natürlich auch möglich, sich das in Bezug auf die Position der Lehrer, der Social Worker oder auch in Bezug auf die Position der Jugendlichen anzugucken. Über die Figur der jugendlichen Delinquenz und über die Verknüpfung von Jugenddelinquenz mit Wohl und Wehe der gesamten Zivilisation können bestimmte Praktiken und Zuschreibungen als delinquent, das heißt anormal, gelabelt werden. Im Gegenzug werden dann eine Reihe von Praktiken und Zuschreibungen konstruiert, die als normal gegolten haben, im Zentrum da die weiße, heterosexuell reproduktive Mittelklassefamilie. Ganz zum Schluss noch eine kleine Anmerkung zu heute. Für heutige zeitgenössische Erklärung von Jugendlichkeit oder besser für Erklärungen von Jugendlichkeit für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ist meines Erachtens nach die enge Verknüpfung von Rebellion und Adoleszenz entscheidend. Die wurde in den 50ern rund um die Figur von natürlichem jugendlichen Aufbegehren konstruiert und um 68 zum Beispiel noch stärker als Generationenkonflikt aufgerufen und hält aber auch bis heute an. Jugendlich links sein zum Beispiel gilt ja als jugendliches Phänomen. Ihr alle kennt wahrscheinlich diesen Spruch, wer mit 14 nicht links ist und mit 40 immer noch, der hat was falsch gemacht. Das ist ein Teil davon, dann dass Subkulturen zum Teil als Jugendkulturen in eins gesetzt werden. Und politische Proteste sozusagen ganz oft als eben jugendliches Aufbegehren gekennzeichnet werden. Und der politische Effekt dieser historischen Konstruktion ist, dass Rebellion als natürliches, quasi evolutionäres Aufbegehren erklärt werden kann und damit ganz massiv entpolitisiert werden kann. So viel sozusagen zum diskursiven Erbe der Rekapitulationstheorie. Damit bin ich am Ende. Danke.